Wissenschaft im Brennpunkt. Wenn Sie weiterleben wollen, dann brauchen Sie eine neue Leber, dann müssen Sie sich transportieren lassen, da gibt es keine andere Chance. Mit dieser schockierenden Diagnose wurde Hans-Rudolf Müller-Nienstedt vor 15 Jahren konfrontiert. Eine jahrelang unerkannte Hepatitis hatte die Leber des 48-jährigen Schweizers unrettbar geschädigt. Was danach geschah, hat deutliche Spuren in seinem Körper und seiner Psyche hinterlassen. Wenn ich sitze, wenn ich liege nicht, aber wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich laufe, dann spüre ich immer diese Linie quer über meinen Bauch, dort, wo die große Narbe verläuft. Die spüre ich dauernd und das gibt mir wirklich dauernd das Gefühl oder die Erinnerung, das ist immer präsent. Ich bin nicht mehr der Ursprüngliche quasi, oder? Ich bin wirklich zusammengesetzt. Es ist nicht einfach quasi das alte Leben weitergeführt. Das heikle Geschenk, wie transplantierte Organe die Psyche beeinflussen können. Eine Sendung von Martin Hubert. Seit dem Jahr 1963 wurden in Deutschland mehr als 83.000 Organe transplantiert. Im Jahr 2006 allein waren es über 4.000 Nieren, Lebern, Herzen, Bauchspeicheldrüsen oder Lungen. Die Zahlen steigen, die medizinische Technik wird optimiert und die Patienten sind überwiegend froh und dankbar. Aber es gibt auch eine andere, weniger bekannte Seite der Organtransplantation. Die Seite der psychischen Probleme. Wir sehen viele Studien, die sagen, den Leuten geht's besser. Und man muss sagen, das stimmt. Oliver Decker vom Institut für medizinische Psychologie und Soziologie der Universität Leipzig. Er betreut seit mehreren Jahren Transplantationspatienten und erforscht ihre Probleme. Aber es gibt auch etwas anderes, was sich eben mit zum Beispiel Fragebogenuntersuchungen nicht gut abbilden lässt. Bei Fragebogenuntersuchungen bekommt man Antworten auf Fragen, die man gestellt hat. Und was sich besser abbilden lässt mit offenen Verfahren, da bekommt man nämlich Antworten auf Fragen, die man nicht gestellt hat. Und da stellen wir fest, dass wenn man den Menschen die Möglichkeit lässt, über den Punkt, ja, mir geht's gut, hinaus zu erzählen, dass dann sehr wohl sehr viel auch kommt. Ähnliche Erfahrungen machte auch die Medizinanthropologin Vera Kalitzkus von der Privatuniversität Wittenherdecke. Bereits in den 90er Jahren hat sie ausführliche Gespräche mit 20 Organempfängern geführt. Dabei stieß sie auf ein immer wiederkehrendes Problem. Natürlich hängt damit auch die Frage der eigenen Identität zusammen. Bin ich noch dieselbe wie vor der Transplantation oder nicht? Und wie finde ich da auch meinen Weg? Das neue Organ rettet Leben und ist daher ein großes Geschenk. Trotzdem kommen einige Betroffene nur schwer mit der Vorstellung zurecht, das Organ eines fremden Menschen in sich zu tragen. Manche beginnen vom fremden Organ oder seinem Spender zu träumen und fühlen ihre körperliche Integrität bedroht. Andere meinen sogar, das fremde Organ verändere ihre Persönlichkeit. Wieder andere haben Probleme, die Todesangst und die jahrelangen Nebenwirkungen zu verkraften, die mit einer Organverpflanzung einhergehen. Und einigen macht schon die Frage zu schaffen, die am Anfang jeder Transplantation steht. Will und kann ich mir die Verpflanzung eines fremden Organs überhaupt zumuten? Bei Hans-Rudolf Müller-Nienstedt führt das zu einer radikalen Antwort. Der praktizierende Kinder- und Jugendpsychiater sagt zunächst, nein, das will ich nicht. Ich war ja in meiner Studienzeit und eigentlich auch während der ganzen Fachausbildung immer sehr engagiert, so in alternativen Möglichkeiten der Medizin. Und da waren meine Überzeugungen so derart, dass ich sehr skeptisch war gegen alles, was sich zu sehr oder sogar ausschließlich auf die technische Entwicklung und auf die Apparatemedizin stützte. Warum verkraften manche Menschen eine Organtransplantation recht gut? Warum stürzt sie einige in Identitätsprobleme? Warum sagen manche Menschen wie Hans-Rudolf Müller-Nienstedt zunächst sogar, nein, das will ich nicht, ich will lieber sterben? Das sind schwierig zu beantwortende Fragen, weil sie viel mit der individuellen Psychologie des Einzelnen zu tun haben. Trotzdem berühren sie ein generelles Problem. Wie kann ein körperlich-medizinischer Vorgang, die Ersetzung eines Organs durch ein anderes, derart nachhaltige Auswirkungen auf die seelische Verfassung haben? Georg Nordhoff von der Psychiatrischen Universitätsklinik Magdeburg gehört zu den wenigen Forschern, die sich mit diesem Problem beschäftigen. Er meint, dass eine Organtransplantation unmittelbar an die Fundamente des psychischen Selbstgefühls rührt. Das ist dieses Gefühl, oh, heute bin ich ganz ich selber, ich fühle mich ganz ich selber. Und wir vermuten, dass ganz basale Funktionen dann auch im Hirnstamm unterhalb der Hirnrinde da involviert sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz eng mit dem Körper, sowohl mit dem äußeren Körper als auch mit dem inneren Körper, wie zum Beispiel meinem Herz oder meinem Magen, verknüpft. Normalerweise bringt man das Ich- oder Selbstgefühl eher mit geistigen Fähigkeiten in Zusammenhang. Etwa mit dem Vermögen, über sich selbst nachzudenken. Diese sind in den höheren Regionen der Hirnrinde angesiedelt. Es gibt aber auch einen ganz elementaren körperlichen Aspekt dieses Selbstgefühls. Dieser hat mit evolutionär älteren Hirnarealen und dem sogenannten autonomen Nervensystem zu tun, das Herzschlag, Pulsfrequenz, die Verdauung oder den Flüssigkeitshaushalt des Körpers regelt. Geleistet wird diese Arbeit von den inneren Organen. Für Georg Nordhoff ist nun Folgendes entscheidend. Die inneren Organe existieren im Organismus nicht nur rein körperlich, sondern auch kognitiv. Sie sind im Gehirn in Gestalt sogenannter Körperkarten oder Körperschemata repräsentiert. Das sind Modelle vom Aufbau und aktuellen Zustand des Körpers, die es dem Gehirn erleichtern, den Körper zu steuern. Sie registrieren zum Beispiel, wo sich die Beine und Hände gerade befinden und was sie tun. Je häufiger und intensiver Beine und Arme bewegt werden, desto größer und detaillierter werden sie dann im Körperschema repräsentiert. In ähnlicher Weise existieren zum Beispiel auch Körperkarten für das schlagende Herz. Ins Bewusstsein gelangt der aktuelle Zustand der inneren Organe dabei nur indirekt, über Emotionen. Wenn wir unser Herz schlagen hören, dann haben wir eine bestimmte Emotion, zum Beispiel die Emotion der Angst. Oder wenn wir unseren Magen knurren hören, dann haben wir ein wohliges Gefühl. Also bestimmte emotionale Gefühle sind immer unmittelbar damit verknüpft. Und das ist möglicherweise neuroanatomisch dadurch bedingt, dass sich die Areale für Emotionen und für diese Körperschemata und für das Selbst, dass das eigentlich identische Areale oder stark überlappende Areale sind. Es gibt für Georg Nordhoff also eine innere Brücke zwischen Körper und Geist. Anhaltende Probleme und starke Veränderungen in den inneren Organen rufen Effekte in den Körperkarten und den Emotionsarealen hervor. Und das kann der Anlass für einen Menschen sein, über seinen Körper nachzudenken. Die Wissenschaftler sprechen dann nicht mehr vom Körperschema, sondern vom Körperbild. Es umfasst die Vorstellungen davon, wie der eigene Körper aussieht und funktioniert. Das Körperbild schließt immer auch eine emotionale Bewertung ein. Ist mein Körper gut, schlecht, schön oder hässlich? Körperbilder entwickeln sich zuerst in der Interaktion des Kindes mit den Eltern. Dabei, so Oliver Decker von der Universität Leipzig, werden sie mit einer gehörigen Portion Eigenliebe ausgestattet. Diese Prozesse der Aneignung des Körpers, dieses Ich bin ein wertvoller Mensch und in der Lage, die Welt zu erobern, dieses Gefühl resultiert aus einer Spiegelung durch die Eltern, wenn es gut geht. Und das tut es ja dann in der Regel, dass die sich so über das kleine Kind freuen und über jede Leistung, die vollbracht wird, dass das Kind einen Spiegel bekommt, ich bin wertvoll, ich bin vollständig, das ist alles toll, was ich mache. Der Körper soll funktionieren und das Körperschema im Gehirn soll das gewährleisten. Gleichzeitig existiert ein emotional aufgeladenes Körperbild, das normalerweise einen vollständigen und attraktiven Körper voraussetzt. Das sind die Bausteine des elementaren Selbstgefühls eines jeden Menschen. Für Georg Nordhoff und Oliver Decker lässt sich mit ihrer Hilfe verstehen, warum eine Organtransplantation tiefgreifende psychische Folgen haben kann. Der eigene Körper funktioniert nicht mehr richtig, verliert daher einen Teil seiner Attraktion und muss durch ein völlig fremdes, aber besseres Organ wieder vervollständigt werden. Es ist eine Art körperlicher Wiedergeburt. Besitzt aber jemand ein Selbstbild, das von einer naturgegebenen Einheit von Ich und Körper ausgeht, dann kann es leicht passieren, dass er den technischen Eingriff zunächst verweigert. Andere Betroffene reagieren sozusagen umgekehrt auf die kränkende Nachricht, der eigene Körper sei unvollständig und reparaturbedürftig. Dialysepatienten, die auf eine neue Niere warten, idealisieren das neue Organ oft schon, bevor sie es überhaupt haben. Oliver Decker konnte das in einer Beobachtungsstudie belegen. Da fängt es bereits unter der Dialyse an, dass dieses Organ sehr aufgewertet wird. Es bekommt alle positiven Züge, was auch sehr nachvollziehbar ist, was auch objektiv im Übrigen so ist. Die Lebensqualität steigt unglaublich an zwischen Dialyse und Organtransplantation. Der Gewinn ist riesig. Die häufigste Reaktion von Transplantationspatienten vor der Operation besteht aber erst einmal darin, die Problematik des fremden Organs weitgehend zu verdrängen. Vera Kalitzkus von der Universität Wittenherdecke. Mir hat der eine Frau auch gesagt, so, das ist keine Frage, ich wollte überleben. Auch Hans-Rudolf Müller-Nienstedt will schließlich überleben und entscheidet sich nach ausgiebigen Diskussionen mit seiner Frau für eine Transplantation. Aufgrund seines starken Körper- und Selbstbildes ist er jedoch permanent dafür sensibilisiert, sich mit dem neuen Organ und seinem Spender auseinanderzusetzen. Die existenziellen Aspekte des medizinischen Eingriffs graben sich in sein Bewusstsein ein. Es kam mir so vor, wie wenn ich mit einem Zwilling oder mit jemandem zusammen, ja, man kennt das ja von Kindern, dass sie so imaginierte Begleiter haben, dass ich so einen imaginierten Begleiter hatte. Und das Lustige ist, es war wirklich ein Mann, also so in der Vorstellung, der mit mir zusammen auf einen Punkt hingeht, also auf einen Abschiedspunkt, auf einen Todespunkt. Und wo eigentlich ja gar nicht klar war, was das dann eigentlich wirklich bedeutet, ob das Tod bedeutet für uns beide, ob das Tod bedeutet für ihn, ob das Tod bedeutet für mich. Dann, nach einem halben Jahr Wartezeit, kommt für ihn der lang ersehnte Anruf. Ein passendes Organ ist gefunden, er hat sich schnellstens zur Transplantationsklinik zu begeben. Seine Operation ist schwierig und dauert länger als 18 Stunden. Hans-Rudolf Müller-Nienstedt versucht nach der Operation, sich seiner selbst, seines Körpers und seiner Umgebung bewusst zu werden. Aber sein Selbstgefühl gewinnt keine Konturen. Das war so das Gefühl von aufgeschwemmt sein. So eine Schwierigkeit zu wissen, wo ich bin und wo ich aufhöre. Diese Art von Aufgeschwemmtheit, die auch die eigenen Grenzen total verwischt. Und dann mit der Zeit dann erst überhaupt auch lokalisierbare Schmerzen zu spüren waren. Unmittelbar nach der schweren Operation sind die Organempfänger völlig geschwächt. Ihr Körper ist kraftlos und mit Medikamenten vollgepumpt. Daher sind sie zunächst einmal kaum fähig, mit klarem Bewusstsein in die Welt zu blicken. So kennt das auch Oliver Decker aus seinen Beobachtungen in Leipzig. Viele Operierte leiden sogar vorübergehend unter Syndromen, die an psychische Krankheiten erinnern, etwa an Halluzinationen oder an der paranoiden Angst, das eigene Selbst verloren zu haben und es nicht mehr wiederfinden zu können. Die Umgebung beim Aufwachen ist ja intensivmedizinisch geprägt. Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass der Körper auch nicht nur durch das Organ, sondern durch Maschinen assistiert lebt und versorgt wird und durch Schwestern auch jederzeit zugänglich ist. Das ist eine Reizüberflutung, die extrem als bedrohlich wahrgenommen wird. Also ich kann auch vom Organ ausgehen, das dann als etwas erlebt wird, was im Körper ist und diesen bedroht. Man muss sich diese Dynamik wahrscheinlich so vor Augen führen, dass in der Regel ein Organ von einem postmortalen, also von einem verstorbenen Spender kommt und der Empfänger im Grunde genommen bewusst oder unbewusst auf den Tod eines anderen wartet. Und was da passieren kann, ist die Angst davor, dass dieses Organ Rache nehmen kann für die Verletzung, für den möglicherweise unbewussten Todeswunsch gegenüber einer unbekannten Person. Und von dieser Person ist jetzt etwas in meinem eigenen Körper. Und wie viel Raum kann das einnehmen? Wie viel Macht hat das eigentlich? Diese Ängste und Rachevorstellungen sind vor allem emotionale Reaktionen auf den desolaten Zustand des eigenen Körpers selbst. Das alte Körperschema soll wiederhergestellt werden, indem ein fremdes Organ eines verstorbenen Menschen integriert wird. Und im Zusammenhang damit das Körperbild revidiert werden. Kurz nach der Operation ist aber noch völlig unklar, ob der Körper das neue Organ überhaupt annimmt und dauerhaft ins Körperschema integriert. Außerdem kann der Patient weder körperlich aktiv sein, noch klare Grenzen zwischen sich und der Umgebung ziehen. Auch Hans-Rudolf Müller-Nienstedt ist zunächst unfähig, produktiv an seinem Körperbild zu arbeiten. Die Aufgabe nimmt daher riesige Dimensionen an. Meine Erinnerung, die bewegt sich schon vor allem um diese Erinnerung, dass ich meine Welt wie neu schaffen musste, dass aus etwas Zerbrochenem wieder etwas Neues zu entstehen hat und dass ich in einer Art Universum drin mich bewege, wo ich wieder neu irgendwo Halt zu suchen habe. Ja, so ist meine Erinnerung. Nach jeder schweren Operation ist eine Art Wiedergeburt des Körper- und Selbstgefühls nötig. Nach einer Transplantation kommt eben die sensible Aufgabe dazu, das fremde Organ zu akzeptieren. Hier kommt es darauf an, dass diese Fragmentierung des Körpers als bedrohlich erlebt wird und es den Wunsch gibt auch, dass die Vollständigkeit gespiegelt wird. Also dass es wieder eine Rückmeldung gibt, ja, also du bist vollständig, du existierst im Ganzen, und dass das zurückgespiegelt wird. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, Ängste müssen gebunden werden. Ängste vor dem fremden Organ. Der Transplantationspatient braucht jetzt Kontakt mit Personen, die ihm ein positives Körperfeedback geben. Und er muss über eigene Aktivitäten die Leistungsfähigkeit seines erneuerten Körpers kennenlernen. Wenn das neue Organ nach der Operation nicht abgestoßen wird, sind die Voraussetzungen dafür gegeben. Daher treten die Patienten dann oft in eine kurze Euphoriephase ein. Auch Hans-Rudolf Müller-Nienstedt gibt das einen großen Schub. Gemeinsam mit den Pflegern unternimmt er erste Ausflüge durch die Klinikflure. Da konnte ich ja den Körper auch zunehmend wieder als etwas erfahren, in dem ich wohnen kann und in dem ich mich wohlfühlen konnte, in dem ich Wohlbefinden auch herstellen konnte. Wie bei den meisten anderen Patienten hält aber auch bei ihm diese Zeit der ersten Euphorie nicht lange an. Er gerät in Situationen, die ihm die Grenzen seiner künftigen Existenz vor Augen führen. Das war dieser Moment, als ich zu dem Erholungsurlaub in die Berge gefahren bin, als ich merkte, dass ich die Tablette am Morgen nicht geschluckt hatte. Und das Panikgefühl, das da aufkam, dass ich da jetzt Gefahr laufe, wirklich etwas Böses getan zu haben auch. Und dazu auch natürlich dieser Schreckensmoment, als ich bei einer der ersten Kontrollen da in den Bergen die Nachricht bekam, dass die Blutwerte anzeigen, eine Abstoßungsreaktion sei untergangen. Und ich dann nach Genf reisen musste, um da die nötigen Untersuchungen und auch Anpassungen in der medikamentösen Behandlung dann einzuleiten. Spätestens einige Wochen nach der Operation wird den Patienten klar, dass sie lebenslang auf Medikamente angewiesen sind, die die Immunabstoßung des neuen Organs unterdrücken. Und dass dennoch jederzeit eine Abstoßung eintreten kann. Sie müssen sich auch damit abfinden, dass das neue Organ nicht ewig halten wird. Die Mediziner sprechen heute von Zeiten zwischen 15 und 20 Jahren. Außerdem haben die Patienten von Anfang an mit den Nebenwirkungen der Medikamente zu kämpfen. Und sie realisieren, dass ihr Körper in manchen Dingen nicht so belastbar ist wie in der Zeit, als sie völlig gesund waren. Georg Nordhoff zufolge beginnt nun die letzte, womöglich lebenslange Phase der Integration des neuen Organs. Mit einmal merke ich, hoppla, das neue Körperbild, was ich gerne hätte, ist vielleicht doch nicht so realistisch angesichts des vorhandenen Körperschematas mit dem neuen Organ, sodass da wieder eine gewisse Dissoziation auftritt. Und ich denke, die mögliche Divergenz zwischen Körperschema und zwischen Körperbild hängt ja ganz stark davon ab, welche initiale Bedeutung ich dem beimesse. Wenn ich dem einfach eine funktionelle Bedeutung beimesse, dann muss ich auch gar nicht so viel Integrationsarbeit leisten. Nicht wenige Patienten sagen, Herz, Niere oder Leber, das ist für mich nichts anderes als ein medizinisches Instrument, ein Hilfsmittel für mein Leben, das jetzt einfach technisch erneuert worden ist. Warum also soll ich mir ein Problem daraus machen? Wenn sie dann auch noch annähernd so leistungsfähig wie vor ihrer Krankheit werden, sagen diese Menschen oft, ich fühle mich tatsächlich wie neu geboren. Andere hingegen haben ihren Wunschkörper nicht ganz wiederbekommen oder sie leiden übermäßig an den Medikamenten und dem lebenslangen Abstoßungsrisiko. Bei ihnen sieht die Reaktion anders aus. Das reicht von der Anna, dass Menschen sagen, Mann, das habe ich mir anders vorgestellt, schade. Es geht aber auch dahin, dass eben Patienten, weil es eine Kränkung ist, weiter diese Medikamente nehmen zu müssen, die einfach nicht nehmen. Ja, das kann ja auch bis zu einem halben Jahr gut gehen, zumindest äußerlich. Das Organ wird natürlich schon angegriffen. Und dann kommt es zur Abstoßungskrise, die dann äußerlich auch ansehbar ist, ableitbar für die ärztlichen Kollegen. Und dann wird realisiert, Mann, die haben ein halbes Jahr die Medikamente nicht genommen, was ist hier los? Und im Hintergrund ist halt diese Enttäuschung auch, ja, ich bin immer noch nicht total vollständig, leidensfrei. Und ich verleugne es. Und das ist dann häufig im Hintergrund diese Enttäuschung darüber, dass das so ein wahnsinniges Regime aus Medikamenteneinnahme und weiterer ärztlicher Betreuung ist. Wobei körperliche Abstoßungsreaktionen sogar direkt durch die psychischen Probleme mit verursacht werden können. Denn bei Stress werden vom Immunsystem vermehrt Antikörper erzeugt, die sich auch gegen das fremde Organ richten können. Eva Kalitzkus stellte bei ihren ausführlichen Befragungen manchmal auch bei solchen Patienten unterschwelligen Stress fest, denen es eigentlich gut ging. Das zeigt sich eben in solchen Dingen wie, das Herz ist nur eine Pumpe, es ist alles in Ordnung, aber ich möchte es lieber nicht sehen, denn wenn ich es nicht sehe, mache ich mir kein Bild davon und dann muss ich nicht auch Angst haben, dass dieses Bild mir vielleicht fremd ist. Wie eine andere Nierentransplantierte mir gegenüber das erzählte, dass sie eben Scheu hat, sozusagen das Organ abzutasten. Hans-Rudolf Müller-Nienstedt wird quasi von selbst auf die Andersartigkeit seiner neuen Leber gestoßen. Ich habe ja seither so eine Tendenz, wenn irgendetwas Stressiges ist. Es war am Anfang, in den ersten Jahren war das noch deutlicher, dann wurde ich leicht gelb. Und das ist das neue Organ. Meine eigene Leber hat sowas nicht gemacht. Die neu eingesetzte Leber reagiert auf Stress, indem sie vermehrt einen bestimmten Blutfarbstoff aussondert. Ein weiterer Zufall bringt Hans-Rudolf Müller-Nienstedt noch stärker dazu, sich Gedanken über den Spender seines Organs zu machen. Durch irgendetwas habe ich erfahren, dass dort in der Gegend, da in der Zeit, also eben Mitte Mai, ein junger Mann in einem Motorradunfall umgekommen ist. Und da habe ich mich dann so versucht, so darauf einzustellen, das ist sein Schicksal. Er hat so aus diesem Leben gehen müssen, er hat so umkommen müssen. Und ich habe davon dann eine große neue Chance bekommen. Seit langem ist bekannt, sobald es den Patienten körperlich wieder besser geht, beginnen die meisten von ihnen intensiv an das fremde Organ und seinen Spender zu denken. Was natürlich erneut die Frage nach der eigenen Identität ins Spiel bringt. Ein Patient, der nach der Transplantation plötzlich Heißhunger auf Oliven spürte, fantasierte zum Beispiel, dass sein Organ von einem Fischer aus dem Mittelmeerraum käme. Ein anderer meinte, dass er Schwedisch lernen müsse, weil sein Transplantat aus Schweden stammte. Berichtet wird auch von einem Mann, der plötzlich glaubte, sein Körper fühle sich sehr weiblich an. Der Mediziner Paul Pürsel von der Universität Hawaii behauptet, solche Identitätsvorstellungen könnten darauf zurückgehen, dass der Organempfänger Persönlichkeitsanteile des Spenders über die Zellen des neuen Organs empfängt. Da es dafür keine physiologischen Belege gibt, betrachtet die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler das als bloße Spekulation. Keiner kann jedoch bestreiten, dass Transplantationspatienten solche Fantasien haben. Die Wiener Psychologin Brigitta Bunzel fand sie zum Beispiel bei 6% der Herztransplantierten. Oliver Decker meint, dass solche Fantasien sogar hilfreich sein können. Ich glaube eher, dass es sich dabei um eine Art psychischer Verarbeitung handelt, mit dem das Organ wirklich integriert wird. Das ist ein Teil des Integrationsprozesses. Das heißt noch nicht, dass er gelingt oder so, aber es ist ein Teil des Integrationsprozesses, dass dieses absolut Fremde zu etwas angeglichen wird, zu etwas, was vertraut ist. Und dass man dann auch Einfluss nehmen kann. Wenn das eine konkrete Person ist, der das und das wichtig war, dann werde ich da auch für sorgen, dass das und das auch passiert. Und damit befriede, ja, dieses fremde Organ, dann wäre das so zu verstehen, dass jemand, der sagt, ich habe mein Essverhalten total verändert, das ist ein Ritual, das demjenigen, der da verstorben ist, der durch seinen Tod das eigene Leben möglich gemacht hat, von dem jetzt aber was in mir drin ist, was Eigenständigkeit hat, zu befriedigen. Solche Befriedungsrituale sind auch deshalb hilfreich, weil bei vielen Transplantierten nach einer gewissen Zeit Schuldgefühle gegenüber dem Spender aufkommen. Hans-Rudolf Müller-Nienstedt weiß, dass der Spender nicht durch seine Schuld ums Leben gekommen ist. Als er einen Psychologen besucht, werden ihm dennoch seine unterschwelligen Dankesbedürfnisse bewusst. Er hat mir gesagt, du musst sehen, der ist dir vorausgegangen und davor musst du dich ganz demütig beugen. Zuerst war das so ein Gefühl, ich muss das gegen recht großen Widerstand in mir selbst machen. Aber das Tun, das hat Erleichterung verschafft. Ich denke, das ist etwas sehr Gutes, wenn das auch eine Form finden kann, diese Dankbarkeit, das denke ich schon. Für Eva Kalitzkus gehen solche Dankbarkeitsrituale auf ein uraltes anthropologisches Bedürfnis des Menschen zurück. In der Ethnologie oder in den Kulturwissenschaften kennt man das Phänomen des Gabentausches, das ein Grundprinzip eigentlich aller menschlichen Gesellschaften ist. Also wir kennen es in Form von Geschenken, was wiederum eine besondere Gabe ist. Die werden gegeben und genommen, um Beziehungen zwischen Menschen zu schaffen und damit auch einen Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten. Ganz zentral ist dabei, dass eine Gabe immer erwidert werden muss. Also eine Gabe erfordert immer eine Gegengabe. Wenn man die nicht gibt, ist man sozusagen auf der schuldigen Seite. Transplantierte können dem Spender, der ihnen das Organ und damit das Leben geschenkt hat, allerdings nicht direkt etwas zurückgeben. Das verstärkt noch das Gefühl, etwas schuldig zu sein. Also versuchen sie, ihr Schuldgefühl durch symbolische Gaben zu entlasten. Inzwischen bieten manche Transplantationskliniken in Deutschland dafür regelrechte Dankgottesdienste an. Oder sie organisieren Treffen zwischen Hinterbliebenen von Spendern und von Transplantierten, die zwar nicht das Organ dieser Spender tragen, aber bei dieser Gelegenheit dennoch ihre generelle Dankbarkeit ausdrücken können. Es ist sozusagen was zum Abschluss gekommen dadurch, ein Stück weit. Gibt es eine Grundregel, die die psychische Auseinandersetzung mit einem fremden Organ positiv beeinflusst? Oliver Decker meint, dass die Betroffenen in gewissem Sinne Trauerarbeit leisten müssen. Trauerarbeit über den Tod dessen, der ihnen zum Überleben verholfen hat, und Trauerarbeit sich selbst gegenüber. Trauerarbeit würde hier Bestandsaufnahme bedeuten. Bestandsaufnahme, was habe ich gewonnen, was habe ich aber auch verloren, was schmerzt mich. Das ist Trauerarbeit und Anerkenntnis, dass man was verloren hat. Es muss also gelingen, sich gleichermaßen mit der Fremdheit des Organs, mit den positiven Folgen der Transplantation und mit den Veränderungen des eigenen Körper- und Selbstbildes auseinanderzusetzen. Hans-Rudolf Müller-Nienstedt ist es gelungen. Er meint heute teilweise sogar ein bewussteres Leben zu führen als früher. Denn er hat erfahren, wie stark seine eigene Existenz mit der Existenz eines anderen verbunden ist. Ich habe das für mich so empfunden als eine gute Zusammenarbeit, die wir da entwickelt haben. Es ist nicht etwas Selbstverständliches. Es ist nicht einfach etwas, was mir gehört, sondern es ist für mich eine Verpflichtung, dass ich mit dem Leben, das ich jetzt dadurch auch weiterführen kann, dass ich da auch wirklich etwas daraus mache, das gut ist. Das heikle Geschenk, wie transplantierte Organe die Psyche beeinflussen können. Eine Sendung von Martin Hubert. Es sprachen Hüseyin Çırpıcı und Edda Fischer. Regie und Produktion Peter Schielske. Redaktion Grit Kienzlen.